Ich möchte mich vorstellen, ich bin Otto. Zuerst einmal möchte ich mich beim Veranstalter selbst bedanken, der Chef hier heute Abend. Er ist wirklich sehr nett. Man muss ihn einfach gern haben, sonst schmeißt er einen raus. Ich habe ihn getroffen mit einem Schwein unterm Arm und habe ihn gefragt, wo haben Sie denn das Schwein her? Das habe ich beim Preisausschreiben gewonnen, sagte das Schwein.